Byte FM. Es ist 9 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Caroline Amme. In den Hochwassergebieten in Süddeutschland gibt es noch keine Entwarnung. In Bayern ist die Lage nach wie vor angespannt. Die Pegelstände an der unteren Donau bleiben auch heute hoch. Die Pegel in Passau gehen nur langsam zurück. Der Deutsche Wetterdienst hat für heute wieder Schauer und Gewitter mit Starkregen vorausgesagt. Insgesamt sind bei dem Hochwasser mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen, 4 davon in Bayern. Mehrere Menschen werden noch vermisst, darunter ein Feuerwehrmann, der am Sonntag in Schwaben mit einem Boot gekentert war. Deutliche Worte von Wladimir Putin. Der Kreml-Chef warnt, der Beschuss russischen Gebiets mit westlichen Waffen im Ukraine-Krieg ist eine direkte Konfliktbeteiligung. Das sagte Putin gestern bei einem Treffen mit großen internationalen Nachrichtenagenturen in St. Petersburg, darunter dpa. Das Treffen hier in St. Petersburg mit westlichen Journalisten hat Kreml-Chef Putin auch dazu genutzt, um auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Niemand wolle Nukleardrohungen ausstoßen, sagte Putin. Aber er machte auch klar, dass die Atommacht Russland sich wehren wird, wenn sie mit westlichen Waffen angegriffen wird. Zugleich sagte Putin einmal mehr, dass Ängste im Westen vor einem unprovozierten Angriff Russlands auf ein NATO-Land überzogen und einfach Unsinn seien. Wer sich im Westen so etwas ausdenke, sei einfach nur dumm. Aus St. Petersburg, Ulf Mauder. Die Europawahl beginnt heute in den Niederlanden. In den nächsten Tagen sind die übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten dran. In den meisten wird am Sonntag gewählt, auch in Deutschland. Gut 13,5 Millionen Niederländer dürfen heute wählen und erwartet wird ein deutlicher Rechtsruck. Erstmals kann nämlich nach den Umfragen der radikal rechte Populist Wilders auch bei einer Europawahl stärkste Kraft werden. Zum Vergleich, noch vor 5 Jahren hatte seine Partei für die Freiheit gerade mal einen Sitz bekommen. Doch inzwischen hat er ja auch die Parlamentswahl gewonnen und er hat seine Forderung nach einem Nexit, also einem Austritt der Niederlande aus der EU, auf Eis gelegt. Heute Abend werden erste Prognosen erwartet, doch Ergebnisse gibt's erst, wenn die ganze EU gewählt hat. Und das ist erst Sonntagabend. Aus Amsterdam, Bettina Fisser. Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open erreicht. Der Hamburger hat gegen den Australier Alex de Minaur gewonnen. Im Halbfinale trifft Zverev morgen auf den Norweger Casper Ruud. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Es regnet hier und da, meist ist es aber gerade noch trocken. Später ziehen aber im Süden und Südosten Schauer und kräftige Gewitter teils mit Starkregen auf. Auch im Nordwesten und Norden gibt es teils schauerartigen und gewittrigen Regen. Im restlichen Land ist es trocken. Maximal heute 14 bis 26 Grad. Auch morgen regnet es im Norden, südlich der Donau und an den Alpen. Ansonsten heiter bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das waren die Nachrichten. Ihr hört Byte FM und als nächstes folgt hier der Standard mit Niklas Holle. Ihr hört eine Wiederholungsausgabe vom 6. Mai 2023. Thema der Ausgabe: Schöne Stimmen. Ihr hört den Standard auf Byte FM mit Niklas Holle und in der heutigen Ausgabe gibt es ausschließlich Aufnahmen mit Gesang. Mit Künstlerinnen wie Sarah Vaughan, Anita O'Day, Marilyn Moore, Sheila Jordan und Carmen McRae. Und selbstverständlich wurde auch Billie Holiday im Programm berücksichtigt. Und mit ihr steigen wir auch gleich ein. I can't face the music. Blues. My heart is broken. I've spoken to the Lord for sympathy. And if it don't help me, so help me. It's the bottom of the deep blue sea for me. I'm gonna end this misery. My man has left me, and I can't face the music without singing the blues. My heart is so broken. To the Lord for sympathy, and if it don't help me, so help me. It's the bottom of the deep blue sea for me. I'm gonna end this misery. My man has left me, and I can't face the music without singing the blues. I can't face the music. I Can't Face the Music, vorgetragen von Billie Holiday und zu finden auf der Platte An Evening with Billie Holiday von 1953, also vor 70 Jahren. Unterstützt wurde sie dabei von Ray Brown am Bass, Barney Kessel an der Gitarre, Oscar Peterson an den Tasten, Alvin Stoller an den Drums, Charlie Shavers an der Trompete und Flip Phillips am Tenorsaxophon. Ihr hört den Standard auf Byte FM und diese Stunde ist mit Schöne Stimmen überschrieben. Es geht also um Vocal Jazz, sprich Aufnahmen mit Gesang. Die sind nicht selten etwas kürzer als Instrumentalstücke, weshalb wir heute auch die Gelegenheit haben, ein paar mehr Songs in dieser Stunde unterzubringen. Mit Sängerinnen wie Anita O'Day, Marilyn Moore, Sarah Vaughan, Carmen McRae sowie Nancy Wilson und Dinah Washington. Vor 60 Jahren feierte zum Beispiel die US-amerikanische Sängerin Sheila Jordan ihr Debüt mit der LP Portrait of Sheila. Darauf sind viele schöne Standards zu finden, wie beispielsweise Ted Damerons Komposition If You Could See Me Now. If you could see me now, you'd know how blue I've been. Is all you need to know the mood I'm in. Perhaps then you'd realize I'm still in love with you. Could see me now, you'd find me being brave and trying awfully hard to make my tears behave, but that's quite impossible. I'm still in love with you. You happened my way on a memorable day, and the month will be May for a while. FM. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and I finally found somebody who could make just to be safe, thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be bold. But they wouldn't do for nobody else gives me a thrill. With all your faults, I love you still, 'cause it had to be you. Wonderful you had to be. Had to be you, had to be you. Wandered around, finally found somebody who couldn't make me be true, make me be blue, even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross. was they wouldn't do. For I know nobody else gives me a thrill with all your faults. I love you still, cause it had to be you, baby. Had to be you. Had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found somebody. Make me be true, make me be blue. Even be glad, sad, thinking that of you, others I've seen. Never be me, never be close, voice to interview. Nobody else gives me a thrill on your thoughts. I love you still, it had to be you, baby. Had to be you, baby. I wandered around, I finally found it. I've got to be you. Ihr den Standard auf BaltFM und Aufnahmen mit Gesang prägen das heutige Programm. Aus dem Album Cool Heat von Anita O'Day ertönte gerade das Stück It Had to Be You. Die Songstylistin Anita O'Day kollaborierte für dieses Album mit Jimmy Giuffre, der die Nummern arrangierte und das Ensemble zugleich auch im Studio dirigierte. Ein höchst geschmackvolles Album. Dinah Washington war auch eine großartige Sängerin, die leider schon früh starb, am 14. Dezember 1963. Sie wurde nur 39 Jahre alt. Für viele SängerInnen war sie ein großes Vorbild, wie zum Beispiel für Amy Winehouse, was sich auch gut nachvollziehen lässt. A Cottage for Sale. With every dream gone, it's lonely and silent, the shades are all drawn. My heart is heavy as I gaze upon a cottage for sale. The line we were proud of is waving in. Our beautiful garden has withered away. Where you planted roses, the weeds seem to say, a cottage for sale. From every single window keys in the mailbox, the same as before, but no one is waiting for me anymore. The end of our story is told on the door. It says, a cottage for sale. Dinah Washington mit A Cottage for Sale aus ihrem Debütalbum Dinah. Aus Chicago stammte die talentierte Jazzsängerin Marilyn Moore. Eine Künstlerin, die, soweit ich weiß, nur ein Album Ende der 50er Jahre herausbrachte. Grund dafür war nicht mangelndes Talent, sondern das Patriarchat. Sie war mit dem Saxophonisten Al Cohn verheiratet und nachdem die beiden geschieden waren, wurde sie mit der Kindererziehung alleine gelassen und konnte ihre Gesangskarriere nicht weiter verfolgen. Marilyn Moore mit Travelin' All Alone. I'm so weary and all alone. Feet are tired like a heavy stone. I'm traveling, traveling, I'm traveling all alone. About this load that I must bear, I'm traveling, traveling, I'm traveling all alone. Prayers I FM. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the sky, as long as I can find a love light. Sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am, so what can I do? I'm happy when I'm with you. Sometimes I'm happy, sometimes I feel so blue, I don't know what to do. My disposition depends very much on you. I never mind when raindrops fall from skies above me. As long as there's sun shining in your eyes, shining ever brightly, tell me, do you love me? Ooh, sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, it's 'cause I love you, baby. the way that I am. So what can I do? Only think about the future. I'm so happy when I'm with you. I'm so happy when I'm with you. Nancy Wilson mit Sometimes I'm Happy aus ihrer Debüt-LP Like in Love. Die Arrangements stammen von Billy May, der auch mit der Songstylistin Anita O'Day zusammengearbeitet hatte und für eine gut instrumentierte Band zu sorgen wusste. Ihr hört den Standard auf Byte FM mit einer Stunde Vocal Jazz. Und wir fahren fort mit einem Live-Mitschnitt von Sarah Vaughan and her Trio. Die Fats Waller-Nummer Honeysuckle Rose. Jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose. Touch my cup, you're my sugar. It's so sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips your confection. Goodness knows, honeysuckle rose. Sarah Vaughan and her Trio mit der Fats Waller-Nummer Honeysuckle Rose. Ihr hört den Standard auf Byte FM und in dieser Ausgabe hören wir Aufnahmen mit Gesang. Im Laufe der Stunde gibt es noch Interpretationen von Helen Mirrell, Billie Holiday, Marilyn Moore, Sheila Jordan und Carmen McRae. Und mit McRae geht es hier auch weiter. Aus dem Album Birds of Feather, der Standard A Nightingale Sang in Berkeley Square. that certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear. A nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, how strange it was, how sweet and strange. There was never a dream to compare with that hazy, crazy night we met when a nightingale sang in Berkeley Square. This heart of mine beat loud and fast, like a merry-go-round in a fair. For we were dancing cheek to cheek, and a nightingale sang in Berkeley Square. When dawn came stealing up all golden blue to interrupt our I still remember how you smiled and said, was that a dream or was it true? Our homeward step was just as light as the tap dancing feet of a stair. A nightingale sang in Berkeley Square. I know, 'cause I was there. That night in Berkeley Square. FM. I'm a fool. I'm a fool to want you, to want a love that can be true, a love that's there for others too. I'm a fool to need you. I'm a fool. Standard auf Byte FM mit Niklas Holle und mit Schöne Stimmen ist die heutige Ausgabe überschrieben. Aus dem Debütalbum Portrait of Sheila von Sheila Jordan hörten wir das Stück I'm a Fool to Want You. Die aus Detroit stammende Sängerin lebt immer noch und ist mittlerweile 94 Jahre alt. Ich habe mich mal schlau gemacht, ob sie noch aktiv ist, und es scheint so, als wenn sie gelegentlich noch auf die Bühne geht. Es gibt wohl einen Live-Mitschnitt von 2021. Von Sarah Vaughan hatten wir bereits eine Aufnahme gehört, aber eine weitere kann sicher nicht schaden. Aus dem Jahr 1954 stammt die LP Images. You hit the spot. You're as thrilling as a college cheer. As sympathetic as a baby's tear. You're as smooth as a kitten's ear. I never would trade you for the money in the mint. It feels like love. It looks like love. Or can't you take a hint? You hit the spot like a balmy breeze on a night in May. You hit the spot like a cool mint julep on a summery day. You hit a new high in my estimation. I had to fall, 'cause you've got so much on the ball. Oh, you hit the spot like the first embrace when the knot is tied. You hit the spot like a pipe and slippers by a fireside. Matter of factly, don't know exactly what it is that you've got, but ooh, you hit the spot. You hit the spot like a balmy breeze on a night in May. You hit the spot like a cool mint julep on a summery day. You hit a new high in my estimation. I had to fall, 'cause you've got so much on the ball. Ooh, hit the spot like the first embrace when the knot is tied. You hit the spot like a pipe and slippers by a fireside. Matter of factly, don't know exactly what it is that you've got, but ooh, you hit the spot. Die Sängerin Sarah Vaughan mit der Nummer You Hit the Spot aus der Images LP von 1954. 1957 wurde die LP noch erweitert und als 12-Inch mit neuem Titel neu herausgegeben. Swingin' Easy, so der neue Aufhänger. Aus der Moody LP von Marilyn Moore habe ich noch einen zweiten Song herausgesucht, den ich euch nahelegen möchte. I'm just a lucky so-and-so. Some people need a lot of money and nothing else but money to make their life complete. Not me. Not me. I haven't got a lot of money, but life is milk and honey. Yes, life is mighty sweet. You see, this is my philosophy. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. just a lucky so-and-so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping. But that don't bother me. Confidentially, I've got a dream that's a pippin. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. I guess I'm just a lucky so-and-so. FM. It's the little things that mean so much. Just a smile, a loving word and such. Ordinary things that happen every day. Forget-me-nots in love's bouquet. Like the kisses that your lips invite, or your whisper when you say goodnight. May you never lose that sentimental touch. It's the little things that mean so much. It's the little things that mean so much. May you never lose that sentimental touch. It's the little things that mean so much. Ihr den Standard auf Byte FM und Aufnahmen mit Gesang tangieren uns in dieser Stunde. Carmen McRae war gerade zu vernehmen mit einer wundervollen Fassung von The Little Things That Mean So Much. McRae hat bei der Aufnahme nicht nur gesungen, sondern auch die Tasten des Pianos bedient. Sehr geschmackvoll, wie ich finde. Übrigens war das Intro im Auftrag fast ein gelungener Täuschungsversuch, da ich erst im Glauben war, dass der Standard Almost Like Being in Love angestimmt werden soll. Das können wir aber nachholen jetzt hier mit einer Fassung von Beverly Kenny. What a day this has been. What a rare mood I'm in. It's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. And it's almost like being in love. All the music of life seems to be just like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I could swear that I was falling. It's almost like being in love. Almost Like Being in Love. Die Sängerin wurde nur 28 Jahre alt. Helen Merrill habe ich auch noch im Programm und hier ist sie mit dem Titelstück ihrer You've Got a Date with the Blues LP zu hören. When the magic flame isn't quite the same. When your friends ask you, haven't you heard the news? When it's all over town that your castle fell down, you've got a date with the blues. If he used to say, I'll call every day, but now he's beginning to pick and choose. That's your warning, my friend. You're approaching the end. You've got a date with the blues. If he used to be exclusively yours, right at your beck and call, but now he's only elusively yours. Know that soon he won't be yours at all. When he says goodbye, better ask him why. 'Cause you know now you haven't a thing to lose. And the last time you part, when he hands back your heart, you've got a date with the blues. Thank you. promised you he'd be there at 8, then wandered in at 10. Resign yourself to the obvious fate. It's clear that you may never meet again. When he turns aside, don't forget your pride. Never yearn for a kiss that he might refuse. Out of sight, out of mind, let him go, else you'll find you've got a date with the blues. Helen Merrill, You've Got a Date with the Blues. Das war der Standard auf Byte FM mit einer Gesangsstunde. Vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Programm hier auf Byte FM. Zum Abschied habe ich hier noch eine wunderschöne Aufnahme von der großartigen Sängerin Billie Holiday aus dem Body and Soul Album Embraceable You. Tschüss und auf Wiederhören, sagt Niklas Holle. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you, above all I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Byte FM. In eigener Sache. Ihr hört Byte FM und Byte FM ist anders. Ein privater Radiosender ohne Werbespots. Ein Programm, das Hörerinnen und Hörer möglich machen. Wenn ihr gut findet, was wir tun, wenn ihr regelmäßig Byte FM hört und noch kein Fördermitglied seid, dann werdet Teil unseres Projekts für ein gutes, unabhängiges Musikradio. Die Anmeldung als Freundin oder Freund von Byte FM dauert nur ein paar Minuten. Auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank.